Sehr geehrter Herr Hartwigsen, willkommen zu Schauers schönste Schmöker, Ausgabe 4. Wie haben Ihnen die letzten Buchempfehlungen gefallen? Waren Sie ebenso begeistert von Narziss und Goldmund? Geben Sie mir unbedingt Bescheid. Heute ganz oben auf der Leseliste, Der Baron auf den Bäumen von Italo Calvino. Der junge Adlige Cosimo, der das Schneckengericht seiner Schwester verschmäht und sich damit ordentlich Ärger mit seinem Vater einhandelt, beschließt von nun an auf den Bäumen zu leben, ohne je wieder einen Fuß auf den Boden zu setzen. Klettern Sie ihm unbedingt hinterher, Herr Hartwigsen, denn von da oben wollen Sie nie wieder runter. Die zweite Empfehlung ist Die volle Wahrheit von Terry Pratchett. Ach, wissen Sie, lesen Sie einfach jedes seiner Bücher, stürzen Sie sich in sein Gesamtwerk und haben Sie genauso viel Spaß wie ich. Und nun zum schaurigen Teil. Stephen Kings Klassiker Needful Things, in der Ihnen der Teufel die schönsten Dinge verspricht, gegen kleine gemeine Gefälligkeiten. Es wird blutrünstig. Angenehme Lesestunden wünscht Ihr, Herr Schauer. Anton und Pepe. Eine Hörspielserie von Paul Zacher und Axel Ranisch. Folge 4? I'll be fine. Kommt ihr langsam in Stimmung, ihr blutsaugenden Zuckerzombies? Wir machen euch heute an Halloween 3 Stunden nonstop die Hölle heiß. Und jetzt aufgepasst, denn hier kommt unser Radio Neurosia Gewinnspiel. Die Quizfrage läuft schon die ganze Zeit im Hintergrund. Wer hat die Musik zu John Carpenters Horrorklassiker Halloween komponiert? Viel Glück beim Raten, sagen Toni Hartwigsen und Ischgula Androgyn. Anton, mein Volontierchen, wie geht es denn eigentlich deinem Traumprinz? Ach komm, hör auf. Pepe will seinem Leben einen neuen Sinn geben und hat eine Teilzeitausbildung zum Erzieher angefangen. Läuft, wie er sagt, unglaublich spitze. Aber das ist doch doll. Warum denn der gereizte Unterton? Mann, weil er sich nicht wie ein Azubi benimmt, sondern wie der verdammte Schuldirektor höchstpersönlich. Zuerst hat er sich zum Klassensprecher wählen lassen, ja? Aber nicht nur das, Der Abenteuerspielplatz wird der Hammer. Also es ist kein Spielplatz im herkömmlichen Sinne. Wir bauen Freiluftklassenzimmer, einen Schulgarten, einen Stall. Wir werden Tiere haben. In der Schule? Ja. Ziegen und Hasen auch? Ziegen und Hasen, Evelyn. Beides, alles. Und wie wollt ihr das bitte finanzieren? Easy. Ich habe eine Initiative ins Leben gerufen, um Spendengelder zu generieren. Und wie viel muss da zusammenkommen? 150.000 für den Anfang. Oh, holla, holla. Musst du dir das alleine besorgen? Übernimmst du dich da nicht ein bisschen? Leute, bitte, denk nicht so kleingeistig. Weil ich ja jetzt im Förderverein sitze, ja, habe ich den Vorsitzenden des Elternbeirats kennengelernt. Und der ist voll auf meiner Seite. Auch die Erzieherkollegen sind alle Feuer und Flamme. Und Seke ist begeistert. Wenn wir jetzt allerdings wirklich eine neue Direktorin kriegen, dann wird es schwieriger. Ich habe erzählt, dass sie probieren, Silke abzusehen. Wer ist eigentlich diese Silke? Na, Frau Krämer, die Direktorin. Wir sind jetzt per Du. Deshalb sammle ich doch Unterschriften gegen ihre Absetzung. Weil ihr jetzt per Du seid? Nee. Was wirft man ihr denn vor? Eifersüchteleien. Aber du kennst sie doch auch erst seit ein paar Wochen. Anton, was soll denn das jetzt schon wieder? Wie, was soll was? Ja, was? Ich kann nicht mehr erzählen, was gerade passiert, ohne dass du mich die ganze Zeit unterbrichst. Also ich bin schwer beeindruckt, mein Professor. Und ich freue mich so, dass du so begeistert bist. Ja, die leuchtenden Augen, so kennen wir unseren Pepe. Ich frag mich doch nur, ob du dir für den Anfang nicht ein bisschen viel vorgenommen hast. Du merkst es überhaupt nicht. Du machst es schon wieder. Jetzt gönn ihm doch den Erfolg, Och, Anton. Mama, ich so. Gönne ihm doch den Erfolg. Tust du das, Anton? Tust du das? Er ist so arrogant geworden. Er akzeptiert keine Kritik und hört sich unfassbar gerne reden. Und dieser Größenwahn. Ich komme mir wie der letzte Buhmann vor, der ihn ständig reglementiert. Aber das ist doch nicht meine Aufgabe, Bernd. Schatzi, wir müssen wieder. So, ihr lieben schaurigen Ratefüchse, von wem stammt denn nun die Musik? Und da haben wir auch schon Franzi aus Wuhletal in der Leitung. Ja, hallo Toni. Hi Franzi. Und die Antwort lautet? Du, habe ich keine Ahnung, aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass du dich wahnsinnig gerne reden hörst. Okay, dann nehme ich diese überraschende Kritik gerne mal an. Ciao. Wer ist denn jetzt in der Leitung? Ja, Lea hier. Hi Lea. Also ich bin ja voll Franzis Meinung. Hä? Solltest du echt mal drüber nachdenken, wa? Schönen Tag noch. Okay, mach ich. Aber wer kann denn jetzt mal die Frage beantworten? Hallo? Paula hier. Hi Paula. Hab dich ja immer gern gehört. Dankeschön. Aber ich spüre gerade Schwingungen, die will ich gar nicht spüren. Leute, was ist denn los? Möchte vielleicht irgendjemand mal die Frage beantworten? Hi Toni, Ingo hier. Hi Ingo, meckern oder raten? John Carpenter. Oh, Gott sei Dank. Der hat Regie geführt und die Musik geschrieben. Gewusst oder gegoogelt? Gegoogelt natürlich. Aber Toni, die Mädels haben echt recht, du musst da ein bisschen runterkommen. Sei mal ein bisschen entspannter mit Pepe, okay? Reinhauen. Was? Bernd, was ist denn... Liebe Hörer, jetzt sehe ich jetzt gerade, oh, hier leuchtet ein Lämpchen, was eigentlich ja nicht leuchten sollte. Waren wir die ganze Zeit auf Sendung, Bernd? Kann doch mal passieren. Nochmal, es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass ich im Radio erfahren muss, wie du über mich denkst? Dass du mich für einen scheiß Narzissten hältst? Na ja, so wie du im Moment auf Kritik reagierst. Blödsinn, du erträgst es einfach nicht, wenn es bei jemand anderem besser läuft als bei dir. Blümchen, wir gehen spazieren. Anton? Oma? Kommst du mal bitte? Ach. Hör mal zu. Ich brauche deine Hilfe. Wobei denn? Ich habe nämlich einen Kleinbus gewonnen. Was hast du? Ja, beim Preisrätseln. Hä? Was glaubst du denn, warum ich diese Kreuzworträtsel immer mache? Du, der hat 9 Sitze. Den können wir doch gut gebrauchen. Aber das ist doch fantastisch. Ja, und deswegen... Moment. Deswegen brauche ich einen Führerschein. Er gab doch keinen. Aber ich hab doch einen. Ach du? Du willst meinen Kleinbus fahren? Warum denn? Weil ich zu alt dafür bin. Du, hältst du mich auch für verwirrt zu die Ecke? Hey, du. Aua, aua, Oma. Jetzt. Aua, lass mein Ohr los. Du. Ist ja gut. Du willst einen Führerschein machen, hab ich verstanden. Und du hilfst mir gefälligst beim Lernen und bis die Dusche, bis ich ihn hab. So, jetzt sag es. Was? Ja, versprochen, Oma. Versprochen, Oma. Ja. Braver Junge. Mann, Herr Schauer, Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, endlich wieder von Ihnen zu hören. Hab nach dem verflixten Huckleberry Finn-Abenteuer und Ihrer wochenlangen Funkstille schon mit dem Ende von Radio Rattenschwanz gerechnet. Und jetzt nicht nur eine Kassette, sondern gleich die vierte, innerhalb einer Woche, mit so vielen begeisterten Leseempfehlungen. Die Hälfte der Bücher habe ich mir schon aus der Bibliothek ausgeliehen. Dem Baron auf den Bäumen bin ich gleich gestern nachgeklettert. Was für eine Sprache. Leider hatte ich neben der Schule und den häuslichen Aufgaben nur Zeit für 20 Seiten. Am besten wär's, ich würde mal für 2 Wochen die Schule schwänzen. Kleiner Scherz. Wie machen Sie das, Herr Schauer? Bei Ihrem Lesepensum. Freue mich auf Antwort und sende mit Musik, die Sie zum Träumen bringen soll, inspirierte Grüße, Ihr Anton Hartwigsen. Niemand freut sich mehr über deine Begeisterung als ich. Das musst du mir glauben. Weißt du, es fühlt sich aber anders an. Ich denke nur, vielleicht wäre es besser, wenn du erst mal ein Projekt anschiebst und zu Ende bringst, bevor du dich verzettelst, weißt du? Vielleicht hast du recht. Echt? Ja. Ja. Ja, ich mach's so, wie du es sagst. Naja, du musst es ja nicht genauso machen. Nee. Aber so in etwa. Nee, alles gut. Ich mach's einfach so, wie du sagst. Du hast recht. Ich will doch nur dein Bestes. Ich geh's einfach ruhiger an. Ich verstehe dich vollkommen. Ich kümmere mich erstmal um die Ausbildung und alles andere kann später kommen. Genau. Ja. Dann haben wir das jetzt ja besprochen. Ja, cool. Cool. Richtig cool. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und ich liebe es, wenn du meinen Rücken kraulst. Aha. Und Blümchen liebt es übrigens auch sehr, wenn man ihr den Rücken krault. Genau. Wozu habe ich denn auch 2 Hände? Holosaurus. Manfred, hast du mich aber erschreckt. Ich hab dich erst für Frau Völker gehalten. Weiß ich, ich bin noch ein Einsatz-Zombie. Warum? Lässt du mich drin? Vor wem bist du denn geflüchtet? Ach, wir hatten eine Halloween-Party in einer Genossenschaft. Schnarch langweilig. Und da dachte ich, vielleicht hast du noch Lust auf ein Schlückchen. Na, dann kommen Sie mal rein, Sie wandelndes Stück Gammelfleisch. Danke. Ich wollte eigentlich noch was anderes fragen. Erst anstoßen. Okay. Prost. Prost. Also, am 23. Dezember ist Weihnachtssingen in der Alten Försterei beim 1. FC Union. Ich gehe da jedes Jahr hin und wollte fragen, ob du mich nicht dieses Jahr begleiten magst. Also, Manfred, ich weiß nicht. Also, ich und Fußball. Ach, der Abend hat nichts mit Fußball zu tun. Im Gegenteil, da herrscht eine ganz besinnliche Stimmung. In einem Fußballstadion? Ja, alle singen mit und du glaubst das vielleicht nicht, aber ich habe einen ganz geschmeidigen Bariton. Na, darauf einen Düscher, Jane. Prost, schön. Was? Oh Gott! Elke! Mein Gott! Manfred, was machst du schon wieder hier? Alles gut, Elke, ich bin schon auf dem Sprung. Machst du Kind zu Hause? Und Astrid, was meinst du? Na gut, versuchen kann ich's ja mal. Ich und Fußball, naja. Also, gute Nacht, die Damen. Ich verschwinde wie die Wurst im Spinde. Quatschkopf. Tschüss. Also, Astrid, das finde ich nicht gut. Was? Na, dass du mit dem anbändelst. Also, Elke, hör mal. Herr Braunert ist unser Vermieter, den brauchen wir doch noch. Erstens, ich bändle nichts an. Und zweitens, selbst wenn es so wäre, das geht dich nichts an. Aha. Und wie geht's eigentlich Jacob? Gut, der wohnt jetzt bei Jerome. Guck an. Hallo. Tag. Guten Morgen. Junger Mann, wie ist Ihr Name? Manfraß. Manfraß. Also Sie haben doch diesen kleinen Bus im Fuhrpark. Ja, ja, einen Neunsitzer. Ja, der soll's sein. Gnädige Frau, ich bin Fahrlehrer, kein Gebrauchtwagen. Ja, genau deswegen sind wir hier bei Ihnen. Bitte, setzen Sie sich. Ja. Danke. Waren Sie denn schon beim Sehtest und haben den Erste-Hilfe-Kurs absolviert? Was? Ich? Nein, wissen Sie, es geht hier in erster Linie. Sagen Sie mal, was muss man denn noch alles machen, um in Ihrem Saftladen einen Führerschein zu kriegen? Oh Mann. Nun, Ihr Enkel muss beim Bürgeramt einen Antrag stellen, dann 14 Theoriestunden absolvieren und die theoretische Prüfung bestehen. Da, war das eigentlich immer schon so kompliziert? Ihr Enkel wird das sicher meistern. Also wie gesagt, es geht hier nicht so... Wann können wir denn mit der ersten Fahrstunde anfangen? Von mir aus, gleich morgen. Ja, ich habe Zeit. Und der junge Mann? Wieso? Wieso? Sie sitzen ja nicht mit im Auto. Wie soll das denn dann funktionieren? Also ich habe meinen Führerschein schon. Oh. Was ist? Gibt's ein Problem? Nein, nein. Wäre es unhöflich, nach Ihrem Alter zu fragen? Also, ich weiß nicht, warum das hier von Belang sein sollte. Hören Sie. Ich möchte nicht, dass Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Achtung, Ihre Tasche! Aua! Ich zeig Sie an wegen Altersdiskriminierung. Au, Oma, jetzt! Ich habe ein Recht darauf, Ihre Fahrschülerin zu werden. Aua! Beruhig dich! Bitte. Bitte hören Sie auf. Ha? Vorschlag zur Güte. So? Sie machen den Sehtest und die Theorie und dann sehen wir weiter. Na also, warum denn nicht gleich so? Eine 7? Nein. Eine 3? Mm-mm. 2? Eine 5? Nein. Eine 8? Leider nein. Anton, musst du ein bisschen lauter sprechen, ich verstehe ja nichts. So viel laut denn noch, die kommt doch mit. Wir probieren nochmal die Kreise. Nee, kommen Sie mir nicht wieder mit den Kreisen. Die haben doch überhaupt keine Lücke. Doch, hier, sehen Sie. Also Oma, vielleicht müssen wir auch einfach akzeptieren, dass du mit... Na gut, dann verschreiben Sie mir eben eine neue Brille. Sie Halsabschneiderin, das kostet doch jedes Mal ein halbes Vermögen. Sie hat schon die beste Brille. Ich weiß. Ja, dann lasern Sie, das hat schon mal funktioniert. Aber da hatte sie grauen Star. Genau. Aha, und welchen Vogel habe ich diesmal? Ich kann Ihnen die Bescheinigung nicht ausstellen. Warum? Hä? Warum? Sie sind zu alt. Tut mir leid, Oma. Oh, ich verstehe. Was kostet mich denn Ihre Unterschrift unter diesem unbedeutenden Wisch? Was meint sie? 100 Euro? Will sie mich jetzt bestechen? Nein. 200. Oma. Was erlauben Sie sich? Das ist Ihr Humor. 500. Raus, sofort raus. 1000. Jetzt hier. Mein letztes Angebot. Oma, jetzt sollten wir... Ich glaube, Ihre Großmutter möchte jetzt die Praxis verlassen. Ja, genau, das möchte sie auf jeden Fall. Oma, komm, los jetzt. Meine Augen waren doch nie besser. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Muss nicht sein. Hallo, Sie da. Sagen Sie mal, sind Sie hier in Behandlung? Ja, dann laufen Sie aber mal schnell weg. Bitte. Diese Ärztin, die ist ja das Allerletzte. Jetzt komm! Ja, es gibt eine ganz miserable Bewertung im Internet. Sag mal! Und natürlich ganz oben auf der Liste der schönsten Jesus-Verfilmungen aller Zeiten... Monty Pythons Life of Brian. Und vergesst nicht, euch an unserer Wahl zum heißesten Jesus der Filmgeschichte zu beteiligen. Einen prickelnden ersten Advent wünschen euch Toni Hartwigsen und... Euer Ichkula Androgyn. Always look on the bright side of life. Mikrofone sind aus? Ja, doch. Ich wollte nur sicher gehen. Hat dir dann Pepe denn das kleine Schlamasselchen verziehen? Denk schon. Der macht das super. Echt? Das freut Maya. Ja, er hat seine Projekte reduziert, geht täglich zur Arbeit und zweimal die Woche zur Berufsschule. Und die große Überraschung, alle lieben ihn, auch wenn er nicht den Direktor raushängen lässt. Oho. Ja, und er macht wirklich einen richtig ordentlichen Eindruck. Ordentlich. Aha. Fast ein bisschen langweilig für deinen Abenteurer, wa? Nein, glaub mir, der ist total gut drauf. Und du bist dir sicher, mein Bärchen, dass dein Pepe dir nicht genau das sagt, wovon er denkt, dass du das hören willst? Also, erstens, ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein. Zweitens, ich überquere die Kreuzung zügig. Drittens, ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen. Wer hat denn Vorfahrt? Nicht du. Woher weiß ich das? Na, das sagen dir die Schilder an der Kreuzung. Und die haben wir schon 100-mal geübt, ne? Also, welches Schild steht an dieser Kreuzung? Das eckige Spiegelei. Nein. Du hast keine Vorfahrt. Ja, dann ich nehme eine andere Straße. Da gibt's keine andere Straße. Das rote Dreieck steht da. Ach. Es sagt dir, dass die anderen Vorfahrt haben. Also was machst du? Zügig die Straße überqueren? Nein. Doch, bevor einer kommt. Oma, wenn du eine Hauptstraße kreuzt, musst du als erstes... Bremsen. Super. Und dann? Hupen. Nein. Du machst mich wahnsinnig. Ach, was ist denn? Ich finde, wir sind ein sehr, sehr gutes Team. So kommst du nie durch die Prüfung, wenn ich dir immer alles vorsagen muss. Weißt du was? Du verkabelst mich und flüsterst mir die paar Tipps ins Ohr. Bist doch beim Radio. Aber das ist Betrug. Ach, Ivo, in meinem Alter ist das höchstens Schummelei. Was macht ihr denn da? Ah, Astrid, nichts. Sind das Fahrschulunterlagen? Ja, ich mache den Führerschein. Du? Ich dachte, das wäre unser Geheimnis. Ja, aber sie wird doch nicht zu Elke rennen und mich verpetzen, oder? Evelyn, unglaublich, was du noch alles angehst in deinem Alter. Ja. Wisst ihr was? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meine Mary ausborgen. Oh. Für praktische Übungsfahrten. Astrid, du bist eine Wurst. Aber das ist doch verboten. Ach, Schnickschnack. Zwei Runden auf dem Parkplatz vermitteln Sicherheit vor der ersten Fahrstunde. Aha. Gleich morgen? Ja, gleich morgen. So, und jetzt entschuldigt mich. Ich möchte ausgeschlafen sein. Vielen Dank. Immer gerne. Du, ich wollte noch mit dir über Pepe reden. Auf den können wir richtig stolz sein, ne? Ja, seine auffällig gute Laune. Ist doch herrlich. Und die formvollendeten Berichte aus der Berufsschule. Das hat er sich verdient. Macht dich das nicht ein bisschen stutzig? Anton, wer liebt, muss auch gönnen können. Und Schauers schönste Schmöker, Ausgabe 1 bis 8, erinnerst du dich noch daran? Du siehst ja Gespenster. Und dann, Anton, stellt sich nach und nach heraus, dass dieser Golden Retriever dank Genmanipulation so intelligent wie ein Mensch ist. Deshalb wird auch Einstein genannt und... Pepe? Mama? Was machst du hier? Warum bist du nicht in der Schule? Ich lese. Du liest? Kennst du Dean Koontz? Brandzeichen. Musst du unbedingt lesen. Echt spannend. Der piept wohl. Wie lange sitzt du denn schon hier unten? Seit Montag. Welcher Montag? Letzte Woche. Ich fass es nicht. Läuft gerade nicht schon alles beschissen genug? Musst du jetzt auch noch die Schule schwänzen? Das Beicht ist schön. Du, deinem Vater. Kann das nicht unter uns bleiben? Zu spät. Dein Vater hat im Walkman Antons letzte Kassette gefunden. Im Walkman? Seit wann benutzt der denn den Walkman? Seitdem ich ihn endlich dazu gebracht habe, seine Scheißaggression beim Joggen auszuschwitzen. Ich glaube, er kommt. Blümchen. Kein Wort über unseren Verdacht, klar? Tu so, als sei nichts gewesen. Hallo, ihr zwei. Ja, mein Zurückschnute, ich hab dich auch vermisst. Ja! Wow, wow, wow! Und dich habe ich natürlich auch vermisst, meine große Zuckerschnute. Und wie war dein Tag? Super. Wir haben über die verschiedenen Phasen der gruppendynamischen Prozesse gesprochen. Oh, was sind das für Phasen? Zum Beispiel die Abhängigkeit bzw. Dependenz. Ach. Aber die unterteilt sich dann auch noch mal in Flucht, Kampf und Lösung. Mm. Aber erzähl mir lieber von deinem Tag. Wie kommst du weiter mit Evelyn? Oh, ich verliere langsam die Geduld. Aber noch mal zurück zur Gruppendynamik. Welche Phasen gibt es denn noch? Das interessiert dich wirklich? Mich interessiert alles an dir. Was hattest du zum Mittag? Tote Oma. Und sag mal, gibt's eigentlich ein paar schnucklige Boys in deiner Berufsschulklasse? Anton, Schatz, ich stink wie ein Iltis. Ich geh mal duschen. Ich liebe dich. Der erzählt uns so was vom Pferd. Ja, das sehe ich genauso. Ist doch paranoid. Ich habe ihn gestern Abend mit Fragen gelöchert. Es kam nur gegoogeltes Wissen oder Ausflüchte. Er macht das mega geschickt. Da Dann müssen wir ihm folgen. Wohin? Na, zur Schule. Auch wenn ich glaube, dass du ein Trillion am Pony hast. Naja. Dann brauchst du da drin noch lange. Andere müssen los. Abgemacht. Abgemacht. Morgen, mein Schatz. Morgen. Bin fertig. Kannst rein. Okay. Leise. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ist er raus? Nee, die Haustür klingt anders. Die Kellertür. Ich fass es nicht. Und was machen wir jetzt? Noch nichts. Ich muss mir für das kleine Arschloch erst was einfallen lassen. So. Ah! Er flüstert, lügt. Oh Gott. Mann, haben Sie mich erschreckt, Frau Völker. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Suchen Sie was im Treppenhaus? Ja. Oder ist was im Keller? Mein Christbaumschmuck. Genau. Ich wollte Sie eh längst fragen, wo haben Sie nur Ihren wunderschönen Schmuckbogen her? Das ist weit und breit der schönste. Ach, ehrlich? Also das stimmt wirklich. Hören Sie mal. Vom Parkplatz aus kann man ihn besonders schön Wie sehen. Wie geschmackvoll Sie Ihre Fenster schmücken, darüber spricht der ganze Block. Ja. Eugen, da hast du es mal gehört. Gut, tschüss, Frau Völker. Schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Ja, und der Christbaumschmuck. Ja, genau. Wie doof. So, wo muss ich jetzt drücken? Also mit dem linken Fuß das linke Pedal bis zum Anschlag. Ja, aber es passiert nichts. Du musst den ersten Gang einlegen. Ach so. Die Puppen umtreten, Evelyn. Ganz runtertreten. Ja, das mache ich ja. So, gut. Jetzt ist er drin. Und nun ganz vorsichtig mit dem rechten Fuß auf das rechte Pedal drücken und dabei genauso vorsichtig den linken... Nicht so viel Gas! Ah, fährt doch gar nicht! Ja, aber klar! Jetzt noch ein bisschen runter von der Kupplung, dann kommt er! Halt, halt! Die Bremse oben! Ja, links! Nein, bitte! Das tut doch weh. Sag mal, Mutti, was hast du denn gemacht mit deiner Stirn? Ja. Oh, das wird ja ein Ach, richtig dicker blauer Fleck. Ja, das war das, das war die Tür vom Badezimmerschrank, ja, hast du erzählt? Ja, ja, Evelyn? Ja, mit Schwung gegen den Kopf. Das muss doch wehgetan. Ja, hat es auch. Anton, was guckst du denn so? Nichts, gar nichts. Ah, da kommt wohl mein fleißiger Sohnemann aus der Schule. Nabend in die Runde. Ja, meine kleine Zuckerschnüffel, du hast Papa vermisst, ne? Ja. Und Anton, du bellst überhaupt nicht, wenn du mich siehst. Nö, mir ist heute nicht nach Bellen. Wie war dein Tag? Super. Wir haben die Funktion der Kinder- und Jugendliteratur im Erziehungsprozess besprochen. Das klingt ja mal richtig aufregend. Oh ja, mit Literatur kennt er sich aus. Ich geh schon. Blümchen, bleib. Anton, ist wirklich nichts? Nein, Astrid, was sollte denn sein? Wirklich irgendwie unausgeglichen auf dich? Also die jungen Leute von heute, die müssen ja so viel mehr wissen als noch zu meiner Zeit. Ja, mein Gott. Ne, sag ich doch. Ja. Mama, Manfred steht vor der Tür, der will dich sprechen. Kannst du bitte mal das Gedudel ausmachen? Ja. So, Tag, die Runde. Ich störe nur ungern, aber hier, Frau Völker meint, sie hat einen bemerkenswerten Blechschaden an ihrem Auto. Und was habe ich damit zu tun? Die Schrammen haben exakt die Farbe ihres Wagens. Und ihr Parkplatz liegt unserem gegenüber. Wo ist denn eigentlich ihr Auto? Das habe ich Freunden ausgeliehen. Sehen Sie, Frau Schauer kann es gar nicht gewesen Stopp! Sein. Stopp! Es reicht. Was? Ich habe die Faxen dicke. Seit wann lügen wir uns alle an? Was heißt denn das Lügen? Ich weiß gar nicht, was er meint. Mama! Oma hat beim Preisrätsel einen Kleinbus gewonnen. Ach Mensch. Ganz tolle Sache, ja. Oh. Aber deshalb möchte sie jetzt ihren Führerschein machen. Ja, aber das sollte eine Überraschung werden. Sag mal, ne? Mutti, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Und deshalb hat Astrid ihr eine Fahrstunde mit Mary spendiert. Ich glaub's nicht, das ist... Wag es nicht. Leider Was? Stand das Auto der Völkers im Weg. Ich hab's gewusst. Oh, oh Gott, Mutti. Und Pepe. Ja? Du hockst seit Wochen im Keller? Scheiße. Was? Was zur Hölle stimmt nicht mit uns, dass du mir derart dreist ins Gesicht lügst, hä? Was? Jetzt sag was! Jetzt lass ihn doch erst mal! Nein! Er soll was sagen, verdammt nochmal! Sag mir wenigstens, welche verschissenen Bücher du in letzter Zeit gelesen hast, hä? Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich? Sag mal, heißt das, dass das alles gelogen war? Nein, nein, ich hab das... Ich war in der Schule und... Und du willst eine Buchempfehlung, ja? Weißt du was, probierst du mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dann kapierst du vielleicht so ein bisschen besser, wie es hier oben drin bei mir aussieht. Na, Halleluja. So, ich hol jetzt die Polizei. Fahrerflucht. Jetzt halten Sie mal die Klappe, Frau Felger. So reden Sie nicht mit mir. Sie. Frau Felger. Ja. Abmarsch. Hallo Anton, du hast es schon wieder getan. Hannes hat deine letzte Kassette gefunden und angehört. Danach mussten sie nur noch eins und eins zusammenzählen und schon wussten sie, dass ich nicht mehr in die Schule gehe. Wegen deiner verschissenen letzten Sendung war hier die Hölle los. Er ist wie ein Tornado durch die Wohnung gefegt und wollte mich verprügeln. Hat mich aber nicht gekriegt. Dafür die Einrichtung zerkloppt. Jetzt ist er weg. Hat uns endgültig im Stich gelassen. Zum zweiten Mal. Und genauso fühlt es sich mit dir an. Anton, dieses dämliche Kassetten-Hin- und Hergeschicke ist nostalgische Augenwischerei. Wir können nicht so tun, als sei die Zeit stehen geblieben. Wir sind keine Freunde mehr. Ich glaube, es ist besser, Radio Rattenschwanz einzustellen. Mach's gut. War trotzdem schön mit dir. Dein Pepe. Also, um das gleich mal klarzustellen, wir sind hier nicht auf meinen Wunsch. Still, ne? Mutti, ist er das? Guten Morgen. Ja, das ist so, er. So, wie können Sie es wagen, eine 97-Jährige als Fahrschülerin anzunehmen? Sagen Sie, haben Sie überhaupt keinen Anstand? Sie rücksichtsloser Geldfresser, Entschuldigen Sie. Sie mal, wissen Sie, wie vehement ich versucht habe, Ihrer Frau Mutter die Fahrschule auszureden? Och, doch, Sie sich nicht mal ein bisschen zur Wehr setzen? Sie hatte schlagkräftige Argumente. Ah, ja, Tasche, was? Ja. Kennen Sie sich ja aus. So, wie viel hat Mutti schon bezahlt? Faktisch alles. Ja. Okay, dann übernehme ich ab jetzt Ihren Platz. Sie? Ja, aber das Geld kriege ich zurück, Elke. Ruhe. Oh Gott. Und das war's schon wieder. Die letzten Stunden des dritten Advents feiert Ischkula Androgyn mit euch. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal knisternde Romantik und Liebe satt mit Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire. Sag mal, was ist denn mit dir los, mein Volontierchen? Hast du einen Liebhaber oder was? Sag mal, darf ich nicht gut gelaunt sein? Doch, aber letzte Woche hast du noch rumgeheult. Ich darf mein Baby in der Psychoklinik nicht besuchen. Na ja, ganz gut. Die ersten zwei Wochen Kontaktverbot. Und jetzt strahlst du wie ein Honigkuchenpferd. Du, ich weiß doch auch nicht. Irgendwie fühle ich mich so gelöst wie lange nicht. Ja, dann macht's dir doch bestimmt nichts aus. Heiligabend meine Sendung zu übernehmen. Was? Ich? Hm. Die Weihnachtssendung? Ja, das ist mir doch eine Ehre, Bernd. Was denn los? Hast du was Besseres vor? Gentleman genießt und schweigt. Aha, habe ich da was nicht mitgekriegt? Nun mach mal Platz da. Herr Schauer. Herr Raschke. Die letzten zwei Wochen unserer Einzeltherapiestunden waren ja jetzt schon sehr aufschlussreich. Und wenn ich mir Ihren Live-Chart hier angucke, dann bleibt mir eigentlich nur eine Diagnose. Bereit? Bereit. Sie haben eine Bipolar-2-Störung, wie sie im Buche steht. Okay. Und was bedeutet das? Dass ich eine gute und eine weniger gute Nachricht für Sie habe. Aha. Die weniger gute ist, Sie werden diese Störung nie wieder los. Die gute aber ist, Sie haben sozusagen den Mercedes unter den psychischen Erkrankungen. Sehr abwechslungsreich, depressiv und aber auch manisch. Was Sie nicht sagen. Es ist alles dabei. Wie schon Goethe sagte, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Vor allem aber, ich kann Ihnen helfen. Und wie? Nun, in den nächsten Wochen gebe ich Ihnen Handwerkszeug an die Hand, damit Sie lernen, mit Ihrer Störung umzugehen. Dafür brauche ich aber Ihre Mitarbeit. Ja. Sie werden lernen, sich selbst zu beobachten, Muster zu erkennen und zu durchbrechen. Und gibt es da Medikamente gegen diese Krankheit? Wir sagen nicht Krankheit, sondern Störung. Störung. Ja. Und natürlich, ein paar Helferchen gibt's auch. Mhm. Die bringen Ihren Botenstoffhaushalt ins Gleichgewicht. Super. Kunst, Musik, Entspannung, Sport, Atemtechnik, das hat Ihnen ja bisher gut getan, ne? Mhm. Okay, damit machen wir weiter. Und ab jetzt nehmen Sie auch an der Gruppentherapie teil. Gruppentherapie? Warum nicht? Und die Kontaktsperre? Ist aufgehoben. Außerdem verlege ich Sie in ein Doppelzimmer. Mhm. Wie geht's Ihnen damit? Habe ich Sie überfordert? Nee. Also, ehrlich gesagt, irgendwie besser als gedacht. Können Sie sagen, warum? Ich weiß nicht. Weil es jetzt endlich einen Grund gibt. Einen Grund wofür? Ein Grund, hier, für diese elende Zickzackkurve, die ich Ihnen da aufgemalt habe. Ja. Ein Grund, warum ich mit diesem ganzen Druck nicht klarkomme. Welcher Druck? Der Druck ist, allen recht zu machen. Genau. Meinem Partner. Genau. Meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, meiner Schwiegeroma. Genau. Das ist es. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie sehr die sich über diese Diagnose freuen werden. Ernsthaft? Hochgeschossen! Das Kind hat einen Namen! Mein Sohn ist bipolar! Genauso wie Virginia Woolf, Robert Schumann, Vincent van Gogh, ach, Ernest woher Hemingway. Bist du das? Ja, super! Virginia Woolf hat sich ertränkt, Schumann ist wahnsinnig geworden, Van Gogh hat sich dort ein Ohr abgeschnitten und Hemingway mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Was, Van Gogh? Hat Hemingway erschossen? Aber wartet mal. Das heißt doch nämlich, Pepe hat nie absichtlich so viel Scheiße gebaut. Ach so, na dann ist ja alles gut, okay. Dankeschön. Trink doch einfach mal ohne mich. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Anton, warte mal. Blümchen, komm. Anton, mach mal das Gedudel aus hier. Komm, jetzt hüpfen dann, wa? Bösterchen, meine kleine Evelyn. Entschuldige, ich wollte nicht unsensibel sein. Hattest du vorhin noch so gute Laune? Ich liebe ihn, Mama, wirklich. Das weiß ich doch. Ich will mit ihm zusammen alt werden. Ja, mein Schatz, das sollst du auch. Aber doch nicht mit dieser Krankheit. Wenn er sie hat, dann muss ich auch damit leben. Für immer. Meinst du? Ja. Na, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, aber schau mal jetzt. Das Tolle an der Diagnose ist doch, dass man Pepe jetzt endlich helfen kann, ne? Ja, mag sein. Du, dein Pepe, der ist doch was Besonderes. Und ein Langweiler hättest du doch sowieso nicht gewollt. Jetzt klingst du schon so wie Bernd. Ja. Ja. Sag mal, wie läuft eigentlich deine Fahrschule? Ach, gut. Echt? Du bist so als Beifahrerin schon so eine Zumutung. Nein, aber nein. Du, der Herr Manfras, der ist wirklich richtig geduldig. Der macht das richtig gut. Sag mal, hast du dich etwa in deinen Fahrlehrer verschossen? Also hör mal, also Quatsch. Na jetzt wirklich, jetzt hör mal auf. Jetzt kommt mal wieder rüber. So lange. Ja, ach, Mann. Hey, ja. Los, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich auf Schwänze stehe, klar. Also ich bin stockhetero 100% und trotzdem froh, dass ich selbst keinen Schwanz habe. Was mich aber nicht weniger männlich macht. Ja, schon klar. Was glaubst du, wie lange das gedauert hat, bis ich diesem Scheißverein verklickert habe, dass es für einen Mann wie mich vollkommen normal ist, mit einem anderen Mann auf dem Zimmer zu sein? Wie lange bist du schon hier eigentlich? Ja, lang genug, um zu wissen, wie der Hase läuft. Also, unser lieber Therapeut, Eddie Raschke, ist ein blutiger Anfänger, frisch von der Uni und vollkommen überfordert. Der kennt nur eine einzige Diagnose und die stellt er jedem. Wahrscheinlich hat er dich auch für bipolar erklärt. Ja. Also ich mochte den eigentlich ganz gern. Naja, morgen lernst du den Rest der Gruppe kennen. Die haben alle einen an der Waffel. Aber bipolar ist von denen keiner. Da hätten wir Gretchen Mueller, eine übergewichtige Amerikanerin mit Backfilme. Die ist einfach chronisch gelangweilt von ihrem reichen Ehemann. Dann Dr. Storm, ein ehemaliger Psychodok, der wegen Sauferei seine Approbation verloren hat. Der ist eigentlich nur hier, um sich nicht arbeitslos zu fühlen. Naja, und Kalle, so ein schweigsamer Fleischberg. Ist gerade erst aus dem Knast gekommen. Dass man da nicht ohne Dachschaden rauskommt, ist eh klar. Das gibt's doch nicht. Was? Also, ich habe mich in der Diagnose ehrlich gesagt total wiedergefunden. Bullshit! Wenn ich mit meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, meiner Schwiegergroßmutter und einem Partner wie heißt dein Dicker nochmal? Anton. Anton zusammenleben müsste? Alter, ich würde richtig wahnsinnig werden. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, also Herr Raschke, ja, der sagt, dass Anton und meine Familie mir Stabilität geben. Stabilität? Und dass das gerade momentan die höchste Priorität hat. Ja, Priorität, ja. Klar, Kleiner. Glaub mal schön, was Onkel Eddie dir einflüstert. Ich sag dir was, wenn ich die ganze Show hier nicht so witzig fände, ich wäre längst weg. Aber schön, dass du da bist. Ja, finde ich ja. Auch. Sehr nobel von Ihnen, die alle durchzulassen. Ja, danke. Also hinter uns hat sich schon dicker Stau gebildet. Jetzt machen wir uns locker und versuchen uns vielleicht doch mal nach dem nächsten Verkehrsteilnehmer. Gut, aber da hinten, da kommt schon wieder einer. Ja, aber erst in 200 Metern. Und das wird auch nicht aufhören. Aber irgendwann muss die Straße doch mal leer sein. Und jetzt ist es soweit. Da, und fahr! Nicht auf die Mama hören. Nein. Langsam die Kupplung kommen lassen. Ja. Und vorsichtig Gas geben. Nein, meine haben wir es versucht. Herr Manfred, Sie machen das wirklich ganz wunderbar. Frau Hartwigsen, an Ihrer Seite kann mir nichts passieren. Ja, wie denn auch, wenn wir gar nicht von der Stelle kommen? Offen gestanden würde ich Sie gern mal ohne Ihre gnädige Frau Mutter sehen wollen. Ach, wirklich? Wirklich. So. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Morgen. Wir haben ein neues Gruppenmitglied, Herr Schauer. Vielleicht stellen Sie sich kurz selber vor. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege. Also mein Name ist Dr. Joachim Storm. Das wissen wir alle. Und Sie heißen Schauer, richtig? Ja. Vorname? Also Pepe. Pepe. Pepe. Diagnose? Herr Doktor. Entschuldigung, Herr Raschke, was soll denn das jetzt? Na, was führt Sie zu uns? Hallo, Doc, du bist hier nicht der behandelnde Arzt. Ich greife dem jungen Kollegen Raschke doch nur unter die Arme. Vielen Dank, Johnny, vielen Dank, Herr Doktor. Ja. Das ist lieb gemeint, aber das ist überhaupt nicht nötig. Miss Mueller? Yes, mein dear? Was ist das? Welcome Muffins. Oh. Aber Sie erinnern sich schon noch an unser kleines Backverbot. Natürlich. Ja. Hi, Paper. Welcome in unsere crazy Gruppentherapie. Hey, do you know the movie Chocolat, that movie? Mit Juliette Binoche. Genau, awesome. Okay, yeah. Sieh mich an. Ich errate jetzt deine Lieblingsmuffin. Wird dich jeder so empfangen, das ist ja super. Gretchens Backwaren sind unser einziger Licht. Mega. Ja, und wir alle wissen, dass wir ihr nicht helfen, wenn wir sie in ihrem Kompensationsmuster bestärken. Ach. Die Marzipan-Orange-Muffins mit Krokant sind der Wahnsinn. Thank you. Aber deine Liebling, my darling, ist... Moment mal. Blaubeer, Sternanis. Here, try. Trust me. Probiere. Das ist der Wahnsinn. Ich will auch einen. Ich will auch einen. Ach, hier. Gib mir auch einen. Ja, ich auch. Ja, damit. Entschuldigung, Yoga hat länger gedauert. Kalte. Pieper. Wunderbar. Dann sind wir ja vollzählig. Kalle, setzen Sie sich bitte. Ich spüre bei Ihnen schon so eine gewisse Grundaggression. Ja? Wir hatten das ja letztes Mal mit dem Emotionsbarometer. Vielleicht erklären Sie einfach mal Herrn Schauer, wie das bei uns funktioniert. Ja, das ist ein Instrument zur Selbstreflexion. Ja. Eigentlich nur eine Liste, in die man seine Stimmungen notiert. Okay, sehr gut. Und können Sie uns das anhand Ihres heutigen Tages mal demonstrieren? Ja, gerne. Also... Heute Morgen erwachte ich mit einer tiefen Traurigkeit über den Verlust meiner Hündin. Oh. Ach, Scheiße. Daraus folgend malte ich ein trauriges Smiley in das Kästchen für den Morgen. In diesem Moment aber mache ich mir große Sorgen, ob der neue Halter auch wirklich ein wachsames Auge auf seine Hündin hat. Und deshalb gehört in das Kästchen für jetzt ein sehr wütendes Smiley. Das heißt, Sie erleben gerade eine Gefühlsschwankung. Wo ist mein Hund? Dieses kleine Stück Dreck. Warum bist du hier? Alles ist alles in Ordnung. Okay, keine Sorge, es geht ihr gut. Anton, passt auf sie auf. Du hast mich in den Knast gebracht. Hier. Zu viel. Johnny, du kriegst wieder eine Panikattacke. Johnny, denk an deine Handsocken. Linki und rechts. Hochinteressant, diese Dynamik. Herr Storm, Sie halten sich da bitte auch raus. Du hast mir die Nase gebrochen, Mann. Die beiden Herren bitte auseinander. Bitte euch hinstellen. Du gibst mir also die Schuld dafür, dass du nicht zur Schule gehst? Dafür, dass sich dein Vater verpisst? Ich sag dir jetzt mal was, Pepe Schauer. Und du machst das immer. Du gibst immer den anderen die Schuld. Und das finde ich sowas von zum Kotzen. Wenn du sagst, dass wir keine Freunde mehr sind, dann frage ich mich, brauchen wir denn jemals welche? Wenn Radio Rattenschwanz für dich nur alberne Nostalgie ist, dann frage ich mich, hat es dir jemals etwas bedeutet? Und wenn du mit deiner letzten Kassette einfach nur mal Frust ablassen wolltest, weil man es mit dem treu-doofen Anton eh machen kann, dann sage ich dir, du hast dich verzockt. Ich ertrage deine Launen nicht mehr. Sieh Leine, auf Nimmerwiedersehen. Und dein war trotzdem schön mit dir. Kannst du dir dahin stecken, wo die Sonne niemals scheint. Tschüss, dein Anton. Hast du auch eine Kippe für mich? Ja, klar. Stirb dran. Danke. Sag mal, was ist das mit diesen Handzocken? Linki und Rechti. Hat sich Raschke ausgedacht. Einer seiner wenigen hellen Momente. Die helfen mir, wenn ich am Durchdrehen bin. Das hat vorhin aber nicht so ausgesehen, als würde es funktionieren. Hä, voll. Wenn ich die nicht hätte, würde ich ständig Panikattacken kriegen. Das Problem ist halt, dass sie manchmal die Kontrolle übernehmen. Quatschen halt immer die Wahrheit. Das funktioniert niemals. Hä? Doch. Klar funktioniert das. Linky redet über Ängste und Rechti haut drauf. So, hier. Du nimmst Linky und ich nehm Rechti. Ich weiß nicht. Los, zieh über. Okay, okay. Na dann, schieß mal los, Pimpinelle. Wovor hast du Schiss? Ich hab keinen Schiss. Oh Mann, du musst die Stimme verstellen, sonst funktioniert das nicht. Ich hab keinen Schiss. Na klar, jeder hat Schiss. Vielleicht vor morgen? Wieso? Was ist denn morgen? Angehörigengespräch mit Anton. Fick die Henne! Das ist nicht ohne, wenn man bedenkt, wie scharf der Rasch da auf dich ist. Was? Stimme! Was? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Völlig hinüber, der Typ, wenn du im Raum bist. Das ist doch Schwachsinn, du lügst. Und wie erklärst du dir dann, dass du schon verfickte 8 Einzelstunden bei Sexy Eddie hattest? Normal sind 3. Du bist sein Liebling, Arschloch! Fotze! Nenn mich nicht Fotze, ich bin ein Pimmel, verdammt! Na gut, geht doch, hä? Oh Mann. So, da werden wir. Ja, danke fürs Bringen. Ist doch selbstverständlich. Und euch viel Spaß beim Weihnachten. Ja, wer war am? Anton? Ja? Denk dran, Pepe braucht dich. Mehr als jemals zuvor. Ja. Zuhören und Verständnis zeigen. Hilft immer. Und lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Ist sonst noch was? Ich bin froh, dass er dich hat. Ja, nun ab. Ist gleich Einlass. Singen Aichi, Bumbaichi, Bumbo. Wir sprachen von Druck. Ja, dem Druck seiner Erwartungshaltung nicht gerecht zu werden. Sagen Sie es ihm und denken Sie daran, in Wünschen und Bedürfnissen zu formulieren. Anton, ich wünschte, du würdest weniger Erwartungen an mich stellen. Dass ich... Ich stelle doch keine Erwartungen. Denken Sie bitte dran, wir lassen uns gegenseitig ausreden. Herr Schauer? Nichts, ich war eigentlich schon fertig. Aber Sie wollten doch noch was ergänzen. Nichts Wichtiges. Hat Herr Hartwigsen Sie eingeschüchtert? Oder... Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Sehen Sie, das meine ich. Also langsam habe ich den Eindruck, ich bin nur hier, damit Sie einen Sündenbock haben. Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen. Ja, aber warum fühlt es sich dann so an? Ich meine, ich bin es doch, der vor Sorge kaum Luft bekommt, ja? Weil ja ein normales Miteinander nicht möglich ist. Ständig bin ich damit beschäftigt, Pepe aus irgendeiner Scheiße zu ziehen. Und das habe ich langsam satt. Ja, und du gibst mir ein dauerndes Gefühl, nichts allein auf die Reihe zu kriegen. Sehr gut. Aber, damit wir uns nicht gegenseitig verletzen, habe ich hier 2 kleine Hilfsmittel zur Hand. Herr Schauer kennt sie schon. Ja. Darf ich vorstellen, Linky und Rechti. Nicht Ihr Ernst? Doch, manchmal können die Handzocken helfen, Ängste und... Seien Sie doch so lieb und schieben Sie sich Ihre Handzocken in den Hintern. Gut, jetzt müssen Sie nur Rechti überziehen, sonst klingt es verletzend. Sie hetzen Pepe gegen mich auf. Was? Weil ich nicht alleine für mich denken kann, oder was? Was willst du denn? Mehr Raum. Ich will mehr Raum für mich und meine Ideen. Weißt du, ich sitze hier in der Klinik wie im Knast. Und trotzdem fühlt es sich besser an, als jeden Tag mit dir zu sein. Ach, weißt du was? Mir geht's genauso. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ich habe mich schon lange nicht mehr so gelöst gefühlt wie in den letzten 2 Wochen. Gut, gut. Dann ist es vielleicht gesünder, wenn wir nicht zusammen sind. Ja, ganz offensichtlich. Halt, kurz mal stopp, meine Herren. Das ist nicht Ziel dieser Sitzung. Stabilität ist im Moment... Mann, halten Sie die Fresse, ganz ehrlich. Dann war's das jetzt. Von mir aus, bitte. Darf ich denn jetzt gehen? Ich halte dich nicht auf. Ja. Tschüss. Tschüss, die Glocken nie klingen. alles gut? Liegt dir was auf der Seele? Willst du heim? Ach, Mutterkram. Jetzt tu das mal nicht so ab. Ja, dein Großer ist immerhin in der Klinik. Ich mach mir solche Vorwürfe. Aber wieso denn, Astrid? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Klar. Vielleicht hätte ich Pepe schon viel früher helfen können. Ich glaube, mein Ex-Mann war auch schon bipolar. Astrid, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Dein Großer ist ein ganz toller Junge. Und das ist er vor allem wegen dir. Ich bin so froh, dass er Anton hat. Der ist stabil. Genau. Und dass du dir Sorgen um ihn machst, das zeigt doch nur, wie sehr du ihn liebst. Und jetzt vertraust du mal auf Anton und denkst ein bisschen mehr an dich. Hm? Na komm. Himmel, dann schwinge. Genau. Eines hernieder zur Erde. Wir müssen nicht unbedingt bremsen, Frau Hartwigsen. Ja, aber dann fahre ich doch dem LKW hinten drauf. Wie wäre es mit einem kleinen Überholmanöver? Nein, ich weiß nicht. Dafür wurde die Autobahn gebaut. Sie können ja mal den Verkehr hinter sich beobachten. Ja, also links kommt ein ganz schneller. Und auf der Mittelspur? Ja, nichts, aber vielleicht will der Schnelle ja dorthin. Und wie zeigen wir ihm, dass wir dorthin möchten? Ach so, ja. Ja, sehr gut. So, jetzt langsam links rüberziehen. Wunderschön. Ach, Sie übertreiben. Nein, ich bewundere Ihre achtsame Art. Also jetzt reicht es aber. Jetzt will ich mal. Immerhin habe ich den Wagen gewonnen. Mutti, der Wagen hier gehört Herrn Manfraß. Ach, ich habe doch genau den gewonnen. Nein, Mutti, nein, den hier nicht. Ach was, sie ist so schnell verwirrt, wissen Sie. Na, in dem Alter ist das ihr gutes Recht. Ich bin doch nicht verwirrt. Ich langweile mich zu Tode. Na komm schon, Bernd. Mach auf. Ja, ich komm ja schon. Anton? Ich hab mich gerade von Pepe getrennt. Darf ich rein? Ja, eigentlich kommt mir das irgendwie ein bisschen ungelegen. Okay. Aber zu Hause reißt mir Astrid den Kopf ab. Och, Mensch, Schnuckelchen. Na los, da komm mal rein. Danke. Oh, so viele Kerzen. Privatleben, Anton. Ach so, ich wusste ja nicht, dass du... Soll ich wieder gehen? Bis morgen früh kannst du bleiben. Aber um 8 bist du raus. Und vergiss nicht, dass du mir eine Weihnachtssendung vertrittst, ne? Ach, ja, die gab's ja auch noch. Ach, Jottchen. Das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Ehrlich? Meins auch. Guck mal da hinten. Da küssen sich welche. Darf ich dich vielleicht auch? Nicht reden, Astrid. Mach. Ich glaube, wir sind auf der Stadionleinwand zu sehen. Na, dann wollen wir denen doch mal was bieten. Ein Zapfahren aus. Ich glaube, Sie haben noch nie einen Zapfahren gesehen. Ich weiß auch nicht, was Sie für Erfahrungen haben. Den führen Sie in die Tanköffnung ein, so. Früher muss man darauf achten, Blase frei zu zapfen. Das geht heute automatisch. Entschuldigung. Was ist denn? Nichts. Machen Sie bitte ruhig weiter. Beim Rausholen müssen Sie darauf achten, die letzten Tröpfchen abzuschütteln. Wenn was daneben geht, nehmen Sie sich einfach so ein Tuch da. Also, ich weiß wirklich nicht, was so lustig ist. Oh, Sie, Herr Manfraß. Ach, Sie sind lustig und charmant und geduldig. Und das, obwohl ich bestimmt die schrecklichste Fahrschülerin aller Zeiten bin. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Och, Sie könnten ja wenigstens sagen, dass es ein oder zwei schlimmere gab. Da fällt mir im Moment leider niemand ein. Sie sind ja ein Mistkerl. Wollen Sie vielleicht Elke zu mir sagen? Nur, wenn Sie mich Hartmut nennen. Von Herzen gern. Was ist denn los? Was? Nein! Mutti! Mutti, nein! Das machst du nicht! Gehen Sie sofort vom Steuer weg! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mama! Halt! Nein! Nicht alleine! Mach die Tür auf! Nein! Scheiße! Mutti! Bleib hier! Mutti! Mein schöner Nullensitzer. Ach, ich kann Ihnen nur sagen, unterschätzen Sie niemals meine Mutti. Aber das klingt doch fantastisch. Was? Was daran klingt denn bitte schön fantastisch? Ich glaube, der Pepe hat einen guten Therapeuten. Denn da, wo nichts aufplatzt, da kann auch nichts rauskommen. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Mama, geh ran. Nee, heute nicht. Aber es scheint ja wichtig zu sein. Oh, jetzt ist es Astrid. Irgendwann musst du dir dem stellen. Ach ja, aber nicht jetzt. Schlaf gut, Bernd. Ja, du auch, mein Blümchen. Nein. Und rotz mir die Kissen nicht so voll. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Gruppensitzung am 24. Dezember. Oh, darf ich Kekse verteilen? Und ich habe mich schon gefragt, was hier so gut duftet. Noch sind Sie warm. Ich sage dazu gar nichts mehr. Nun, bevor ich Sie über die Weihnachtsfeiertage nach Hause entlasse... Fick dich. Bevor ich alle, außer Johnny, in die Weihnachtsfeiertage entlasse, möchte ich, dass jede und jeder von Ihnen einen Wunsch formuliert. Etwas ganz Persönliches. Miss Müller... Fangen Sie an. Einen Wunsch? Aus tiefstem Herzen. 15 Kilo weniger auf die Hüfte. Nein. Meine voller Ernst. I wish that I would have 15 Kilo weniger. Then alles wird gut. I hate myself so much. But I love this kleine Stückchen Sugar in my hand. I love the cakes, the muffins and the... brownies and the cupcakes and the cheesecakes. What do you call it? It's a Teufelskreis. And I have keine Ahnung, was ich noch probieren soll. Why is this so fucking hard? Hey. Sehr schön. Bleib dran, Gretchen. Vielen, vielen Dank. Kalle? Also. Wärme? Wärme? Körperliche. Wenn ich nachts im Bett liege, dann ist es ist kalt. Und vielleicht wünsche ich mir Wärme und Nähe. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Herr Doktor? Die Approbation würde mir schon reichen. Wie Sie alle wissen, habe ich die durch übertriebenen Alkoholkonsum verloren. Ja, vielen Dank für diesen überraschenden Wunsch. Johnny? Was wünschen Sie sich? Da muss ich mal einen neuen Therapeuten. Schön. Herr Schauer? Eine Zeitmaschine. Geil! Der erste vernünftige Wunsch hier. Eine Zeitmaschine, mit der ich 24 Stunden zurückreisen könnte. Und dann würde ich vielleicht im Gespräch mit Anton irgendwas anders machen. Keine Ahnung. Johnny, ich bleib mit dir hier in der Klinik. Hast du es also geschafft, Eddie? Was? Herr Losling, die sagt ihm, na, Pepe und seinen Freund auseinanderzubringen. Glückwunsch wolltest du doch, oder? Blödsinn. Wie bitte? Er hat sie mit seiner alles verzehrenden Eifersucht gegeneinander ausgespielt. Ach, Johnny, das ist ein Riesenquatsch. Hier. Herr Raschke? Zieh linke und rechte drüber los. Was haben Sie dazu zu sagen? Hier, linke und rechte überziehen. Das ist doch jetzt albern. Albern? Das findest du albern? Die Socken findest du albern, oder was, ja? Nein, nicht die Socken. Die sind ein adäquates Werkzeug. Ja, gut, dann zieh die jetzt über. Was läuft zwischen Ihnen und Herrn Schauer? Nichts. Und bedauern Sie das? Leute. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Ich bin Ihr Therapeut. Empfinden Sie etwas für Herrn Schauer? Selbst wenn. Das ist jetzt irrelevant. Also geben Sie es zu. Warte mal. Ich habe nie unsere professionelle Distanz verletzt. Warte mal, was? Wow, ich hab's gewusst. Scheiße. Ich hab's von Anfang an gewusst. Du bist eine miese, falsche Schlange, Eddie Raschke. Hattest du was mit ihm? Nein, verdammt. Blödsinn. Ich hatte mit niemandem was. Ich wollte, es wäre besser, wenn wir alle jetzt ein Vanillekipferl essen. Nein, bitte, jetzt keine Kekse. Wer hatte denn jetzt was mit wem? Halten Sie alle einfach mal die Klappe. Danke. Wollen Sie uns etwas sagen? Vielleicht. Dann bitte. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Fick dich. Gay on Christmas. Fake smiles and forgiveness. I've moved on from this. But still it haunts me. Und los, aufstehen! Ist schon kurz vor neun. Was? Oh Gott, shit, hab ich verschlafen? Oh Mann, warum hast du mich denn nicht geweckt? Ich dachte, du wärst schon längst weg. Oh, okay, ich geh ganz schnell duschen. Hast du leider keine Zeit mehr für. Aber ich stinke. Das hört ja niemand. Ja. Haus mal ein Bärchen. Hopp, hopp, ja, hopp, hopp, ja, hopp, jetzt warte doch mal. Ja, du siehst meine Schuhe. Ja, du. Kaltcheck? Guten Morgen. Entschuldige. Ich wollte, dass er da raus ist, bevor du kommst. Hier, die sind für dich. Blumen? Fräsien. Meine Lieblingsblumen. Ach, die duften aber gut. Dann sind die Kerzen für Kaltcheck? Kerzen? Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich freue mich auch. Komm rein. Okay, dann lasse ich euch zwei Turteltäubchen mal. Frohe Weihnachten. Gay on Christmas. I refuse to accept life. Oh Mann, Pepe. So clear my placement. Ich bin so ein Idiot. I'm not coming home. Traritrara und Rumtata, hier Radio Neurosia. Das war Tom Goss mit Gay Christmas und damit kommen wir zur lang ersehnten Quizfrage. Der heutige Preis ist was für richtige Romantiker. Ein Silvesterfest zu zweit auf einer einsamen Almhütte in Tirol. Entschuldigung. Und hier die Frage. Wie viel Prozent der deutschen Arbeitnehmer suchen auf einer betrieblichen Weihnachtsfeier nach einem erotischen Abenteuer? Und ich sehe, wir haben auch schon die erste Anruferin in der Leitung. Hier ist Toni Hartwigsen. Wer möchte es versuchen? So, jetzt noch mal für alle hier. Mama? Hartwigsen. Das TH wird weich ausgesprochen. Mama! Ja, wenn ich dich schon nicht am Handy erreiche, dann eben so. Wo warst du denn letzte Nacht? Da lag wohl ein kleines Missverständnis vor. Jetzt aber. Hallo, hier ist Toni von Radio Neurosia. Mit wem spreche ich? Ja, ich bin... Oma! Hör mal, ganz egal, was deine Mutter gleich sagt. Sie lügt. Mutti, gib jetzt mal her. Anton, ja. Wehe, du drückst mich wieder weg. Mama! Ja, ich möchte einfach nur wissen, wo du letzte Nacht warst, als ich mit deiner Großmutter auf der Gefangenensammelstelle saß und wenigstens einmal deine Hilfe Gefangenensammelstelle? Ja, du hältst es ja nicht mal für nötig, Bescheid zu geben, wenn du nicht nach Hause kommst. Ich bin erwachsen, Mama! Ich hab mir Sorgen gemacht! Ja, was ist denn überhaupt passiert? Ja, ich finde, die haben alle völlig überreagiert. Mutti, du hattest einen Auffahrunfall. Ach, das bisschen Blech. So, jetzt mal Ruhe hier. Ich krieg euch irgendwie nicht aus der Leitung. Hier spricht Toni Hartwigsen. Probieren wir es doch mal. Wer ist denn auf Leitung 3? Du bist so rücksichtslos. Astrid, ja, warum eigentlich nicht? So, liebe ZuhörerInnen, jetzt lernt ihr auch noch die Mutter meines Freundes kennen. Du lernst mich jetzt mal richtig kennen, du egoistischer Mistkerl. Sag mal, so sprichst du nicht mit meinem Anton. Nicht im Radio, Astrid. Ach, Elke, sollen ruhig alle hören, dass er sich von seinem Partner trennt, während der in therapeutischer Behandlung ist. Er hat was? Ich hab die ganze Nacht... Ich hab durchgeheult, weil ich... Weil du Scheiße gebaut hast. Tausend Dank für diese großartige Unterstützung. So, wir haben wieder jemanden in der Leitung. Wer möchte mich diesmal beleidigen? Ich bin's. Pepe. Was? Hallo. Hallo zusammen. Kann ich mal kurz mit dir alleine sprechen? Wir sind ruhig. Anton, wir haben uns da gestern ganz schön unreflektierten Scheiß an den Kopf geworfen. Ne? Ich war total überfordert. Ich auch. Heute Morgen habe ich mir gewünscht, dass ich die Zeit zurückdrehen könnte. Einen Tag oder so. Und was hättest du dann anders gemacht? Ich hätte nicht gesagt, dass ich mich ohne dich besser fühle. Aber ist es denn so? Nein, ganz im Gegenteil. Oh, Gott sei Dank. Weil du mir so wichtig bist, will ich besser sein, als es mir vielleicht möglich ist. Aber zusammen, ich glaube, zusammen könnten wir fliegen. Oh, Mutti, hörst du das? Die Klappe, wir müssen es nur noch irgendwie hinbekommen, abzuheben. Und ich würde es gerne lernen, mit dir, wenn du das auch willst. Ich weiß manchmal nicht, was ich will. Ach. Aber ich will dich, Pepe. Ja. Nur deine Krankheit will ich nicht. Uns gibt's leider nur zusammen. Ich weiß. Aber hey, mein Arzt, ja, der sagt, das ist eine der interessantesten psychischen Störungen überhaupt. Die Depressiven sind zum Beispiel total neidisch auf unsere manischen Phasen. Ha? Du bist doof. Ich weiß. Ja. Aber ich liebe dich. Ich dich auch. Und ehrlich gesagt, kann ich manchmal auch eine ziemliche Zumutung sein. Scheiße, wir sind halt einfach beide keine Prototypen. Vielleicht eher so Mängelexemplare. Hm? Ist gut. Mama, darf ich dir mal eine Frage stellen? Klar. Könntest du dir vorstellen, mich zu heiraten? Oh mein Gott. Das ist doch schon wieder so eine Übersprungsreaktion, oder? Also, ich bin recht ruhig gerade, ehrlich gesagt. Anton, du musst ja sagen. Aber kann ich da ein paar Tage drüber nachdenken? Untersteh dich. Anton, ich reiß dich mal zusammen. Ist ja gut. Ja? Verdammt nochmal. Ja, ja, ja. Okay, also nochmal. Hey, Leute. Also, ja? Ja. So. Wie Sie vermutlich schon vermutet haben, ist das hier unsere letzte gemeinsame Sitzung. Ich werde mich beruflich neu orientieren. Na endlich! Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, wa? Ja, Johnny. Und es fühlt sich sehr gut an, endlich eine klare Entscheidung getroffen zu haben. Und deswegen habe ich mir zum Abschied für jeden von Ihnen einen Rat aufgeschrieben, den ich mir als Therapeut verkneifen müsste. Oh, da bin ich jetzt aber mal ganz doll gespannt, Eddie Raschke. Gretchen. Ja? Lassen Sie sich endlich von Ihrem furztrockenen Ehemann scheiden. Nehmen Sie aus der Trennung so viel Kohle wie möglich mit und eröffnen Sie eine Bäckerei. Sie haben das Zeug dazu. In the Backverbot and my Übergewicht? Vergessen Sie das. Mit einem eigenen Laden wächst Ihr Selbstwertgefühl und dann werden auch die Pfunde purzeln. Kalle. Ja? Ich weiß um die richterlichen Auflagen und das Hundekontaktverbot. Ich weiß aber auch, dass Sie im Herzen ein feiner Kerl sind. Im Vertrauen. Außerhalb Deutschlands ist der Wisch nichts wert. Wie bitte? Es gibt Millionen leidende Straßenhunde auf der Welt, die Ihre Zuneigung brauchen. Suchen Sie sich ein sonniges Plätzchen mit vielen Hunden und werden Sie glücklich. Dann wird das auch mit der Beherrschung Ihrer Emotionen. Okay. Dr. Storm. Herr Kollege. Danke für Ihre stets fundierten Anmerkungen. Kein Problem. Ich rate Ihnen aber schleunigst ein Studium der Humanmedizin und Psychologie an, wenn Sie in diesem Beruf noch mal praktizieren wollen. Was? Sie Moment, sind nicht Moment, mehr Moment, der Moment, Moment. Der Doc ist überhaupt gar kein Doc. Aha. Doch, doch schon, aber nur im Vergleich einer Musikwissenschaft. Und bitte hören Sie auf, Rasierwasser zu gurgeln, nur damit die anderen es riechen. Sie sind kein Alkoholiker. Rasierwasser? Im Ernst? Es ist ekelerregend, man schmeckt nichts anderes. Ich bin ein Freak! Oh, Herr Doktor. Herr Schauer, darf ich Pepe sagen? Ja, klar. Pepe. Eddie? Ich gratuliere dir vom Herzen zur Verlobung mit Anton. Ich habe die Sendung im Radio gehört und es hat mich zutiefst bewegt. Danke dir. Du bist auf einem richtig guten Weg. Ich sehe keinen Grund, warum du nicht ein glücklicher und ausgeglichener Mensch werden kannst. Wirklich? Wirklich. Und, also nur falls es mit Anton und dir doch mal in die Brüche gehen sollte, ich wäre verfügbar. Was? Ja, du bist ein verflucht heißes Sahneschnittchen, verdammt nochmal. What? Johnny, nur für dich habe ich keinen Rat. Bei dir herrscht null Krankheitseinsicht, null Wille zur Mitarbeit. Das heißt nur dein grässlicher Zynismus. Genau. Klar, du bist hochintelligent, ja, aber du machst nichts raus. Du gehst immer nur auf Distanz und du greifst jeden an, der dir was Gutes will. Es tut mir leid, aber du selbst bist der Einzige, der deinem Glück im Weg steht. Bla, bla, bla, bla. Fick dich doch einfach ins Knie, du blöder Versager! Puh. Wie, und das war's jetzt? Elke, du warst fantastisch. Ich zitiere den Prüfer. Das seitwärts Einpacken habe ich noch nie entschleunigter erlebt, ja. Aber Ihre natürliche Vorsicht ist kein Grund, Ihnen den Führerschein nicht auszustellen. Ja, bravo, Mama! Ja, Ihre natürliche Vorsicht, die hat meine Tochter schon vor so manchem Abenteuer bewahrt. Ja, das ist richtig, Mutti. Oh, Vorsicht, mein Auto! Elke, wir sind so stolz auf dich und darauf trinken wir jetzt. Ja, macht mal danke, aber ich nicht. Ich bin ja in der Probezeit, nicht wahr? Sehr brav. Evelyn, ja. Du lässt mich nicht hängen. Nee. Beim nächsten Mal bist du dran, oder? Also, ja, wenn man mich lässt. Dafür empfehle ich dann aber lieber gerne einen Kollegen. Ja, ja. Elke. Ja, Hartmut. Es war schön mit dir. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft, aber... Wollten wir nicht noch einen Termin ohne meine Mutter vereinbaren? Hm. Was hat sie gesagt? Kannst du mit dieser dämlichen Pfeiferei aufhören? Oh, sorry, ich wusste nicht, dass du auch was durch die Kopfhörer hörst. Jedes verschissene Geräusch. So, was ist los? Nichts. Ist nichts. Gar nichts. Außer, dass ich immer alles zerstöre. Hey. Hey, jetzt fang bloß nicht an, an mir herum zu psychologisieren, okay? Pack einfach weiter deine Klamotten und lass mich im Stich. So wie Eddie. So wie alle anderen auch. Ich lass dich nicht im Stich. Ja, schon klar. Genau. Ah, ja, du, ich melde mich bei dir. Wir müssen mal was machen und so. Mhm. Und dann? Was dann? Funkstille. Das kenne ich schon. Nein, danke. Ist nur ein Angebot, okay? Wenn du willst, dann bin ich für dich da. Ja, deine Familie wartet. Dann mach's gut, Pimmelkopf. Fick dich. Mein Professor! Mama, wie schön, dich zu sehen. Na los, lauf zu Papa. Ja, Mensch, komm her. Ich hab dich auch. Gott, das ist wahre Liebe. Elke, herzlichste Glückwünsche zum bestandenen Führerschein. Danke, mein Großer. Pepe, darf ich dir vorstellen, das ist Bruno, unser Familienbus. Warte, was, der gehört jetzt uns? Naja, eigentlich gehört er mir, aber... Ich stell den ja gerne zur Verfügung. Mega! Also, ich muss schon sagen, Evelyn, ja. Ganz große Geste. Manfred, und was machst du hier? Ja, ich hab ihn mitgebracht, weil, naja, jetzt, wo Anton und Pepe sich verlobt haben, da dachten wir, haben wir euch noch was zu sagen. Oh nein. Okay. Astrid, Schatz, darf ich? Bitte. Die Astrid und ich, wir gehen jetzt miteinander. So mit allem Pipapo. Ja, wow, das ist ja wunderbar. Ja. Mama, was hast du denn? Ach, nichts. Ich hab mich gleich wieder. Elke, so schlimm ist es doch nun auch wieder nicht. Ja, es liegt am Fahrlehrer. Herr Manfraß, was hat er gemacht? Tja, er ist verheiratet. Pepe, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Aber falls doch, es tut mir leid. Ich habe schreckliche Sachen gesagt. Das wollte ich nicht. Du fehlst mir so. Ich weiß nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann. Liebe Zuhörer, das war's für heute. Es sprachen Daniel Zillmann, Tim Oliver Schulz, Gabriela Maria Schmeide, Steffi Kühnert, Barbara Nüsse, Thorsten Merten, Bernd Bossmann, Heiko Pinkowski, Veit Stübner, Jasna Fritzi Bauer, Tom Lass, Gail Taft, Bernhard Gefke, Eva Maria Kurz, sowie Paula, Ingo und Franziska Zacher, Lea Kubach und Annette Ranisch. Den Ton machten und die Mischung mischten Manuel Gloschewski, Angelika Körber, Philipp Neumann und Sven Kohlwage, sowie Johannes Wager und Jan Pasemann. Für die Besetzung war Marc Zippel verantwortlich. Dramaturg der Folge war Michael Becker und Buchregie und Schnitt lagen in den Händen von Paul Zacher und Axel Ranisch. Es verabschieden sich bis zum nächsten Mal ihr Felix Lengfelder als Anton Hartwigsen und vielleicht ja auch Bendix Hansen als Pepe Schauer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Ach so. Alle 5 Folgen der ersten Staffel Anton und Pepe sind übrigens auch online in der NDR-Hörspielbox und der ARD-Audiothek nachzuhören.